Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute ein Wunder, das subhanallah sehr, sehr erstaunlich auch ist. Anas ibn Malik erzählt selber über seine Mutter Sulaym. Sulaym radiallahu anha, sie kümmerte sich immer um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie schickte ihm immer Essen, immer Sachen. Sie kümmerte sich um ihn wie ihr eigenes Kind, Subhanal Malik. Und eines Tages hatte sie eine Schale mit ein bisschen Fett oder Butter und nahm diese Schale und beauftragte ihre Bedienstete, damit sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu bringen. Sie sagte, geh, bring das und bring die leere Schale wieder. Sie sagte, okay. Sie ist gegangen, hat es gebracht. Als sie zurückkam, war Sulaym nicht mehr da. Sie hat das dann gewaschen und an ihren Platz gestellt. Als Sulaym dann später zurückkam nach Hause und sah dann die Schale an ihrem Platz und es tropfte von dort oben Fett oder Butter runter. Sie wunderte sich. Sie nahm die Schale und es war noch voll. Sie war sauer und wütend. Sie ging zu ihrer Bediensteten und sagte, habe ich dir nicht gesagt, du sollst das bringen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habe ich dir nicht gesagt? Sagt, aber ich habe es gemacht. Sagt, aber die Schale ist voll. Sagt, aber ich habe es echt gemacht. Sagt, wir gehen jetzt zum Gesandten und wir werden ihn gemeinsam fragen. Und wenn nicht, dann kriegst du richtig Ärger. Und sie nimmt sie und die Schale und sie geht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt, ja Rasulullah. Sagt, ich habe diese Kleine beauftragt, diese Schale mit Butter oder Fett zu bringen. Aber sie hat das nicht gemacht, oder? Hat sie sie gebracht? Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, doch. Er sagt, aber die Schale ist noch voll. Und dann lächelte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder und sagte zu ihr, ja Sulaym, wunderst du dich über Allah, dass er dich versorgt, so wie du seine Liebsten versorgst? Ja Allah, was für Worte. Wunderst du dich über Allah, dass er dich versorgt, so wie du seine Liebsten versorgst? So wie du auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, der Liebste, dass du Allah ist, ja, dass du, so wie du ihn versorgst, so versorgt er dich. Wunder dich nicht, Sulaym. Dann sagte Sulaym, wir nahmen davon, verteilten es unter den Nachbarn und wir aßen davon noch 2 Monate. Subhanallah, Subhanallah. Ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ihm gegeben wurde. Und eine Danksagung für Sulaym, dass sie sich immer um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kümmerte. Ein Wunder, das noch 2 Monate lang andauerte. Subhanal Malik. Was für ein Wunder. Was für ein Gesandter. Was für eine Gefährtin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns sie zu Vorbildern nehmen lassen. Und inshallah ta'ala, verpasst keine weiteren Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abonniere den Kanal, verteile ihn überall, damit andere diese Wunder hören. Bis zum nächsten Video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.